Let's start in Romans chapter 9. Fangen wir beim Römerbrief Kapitel 9 an. Verse 30. Vers 30. What shall we say then, that the Gentiles who did not pursue righteousness attained righteousness? Was wollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben? Even righteousness which is by faith. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. But Israel pursuing a law of righteousness did not arrive at the law. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Why? Warum? Because they did not pursue it by faith. Weil es nicht aus Glauben geschah. But as though it were by works. Sondern aus Werken. They stumbled over the stumbling stone. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Just as it is written. Wie geschrieben steht. Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. He who believes in him will not be disappointed. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. How many times we think, boy, should I really put so much energy into my Christian life? Wie oft denken wir uns, na, soll ich denn wirklich so viel Energie in mein christliches Leben hineinstecken? I've only got one life. Ich habe doch nur ein Leben. What if? Was ist denn wenn? God's not faithful. Wenn Gott nicht treu ist. I mean, what if? Ich meine, was ist wenn? Shouldn't I keep a foot in the world just in case? Sollte ich nicht mit einem Fuß noch da in der Welt bleiben für den Fall? Just as security. Einfach zur Sicherheit eben. Just so in case I see that actually it's not working, I can still shift all my cards or all my, what do you say, those chips, all my chips. Also einfach für den Fall, falls es nicht funktioniert, dass ich dann alles da hinüber transferieren kann. Ich kann es all auf Nummer 7 und put it back on Nummer 6. Ich könnte dann alles von der Zahl 7 wegziehen und könnte es auf die Zahl 6 legen. But he who believes will not be disappointed. Aber derjenige, der glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. He will not be disappointed. Er wird nicht enttäuscht sein. None of us, when we get to heaven, niemand von uns, wenn wir in den Himmel gelangen, if all of us are going to heaven, wenn wir also alle von uns in den Himmel kommen, sometimes I wonder, manchmal frage ich mich, some of the people in our church, in Bezug auf manche Leute in der Gemeinde, sometimes I'm scared for our teenagers. Manchmal habe ich Angst in Bezug auf unsere Teenager. You look at their lives and what they believe and think, and you just wonder. Wenn ich auf ihr Leben blicke und mir überlege, was sie da denken, da frage ich mich einfach. Yeah. It's interesting. I mean, I had more respect for adults when I was unsaved as a teenager. Es ist schon interessant, weil ich hatte für Erwachsene mehr Respekt als Teenager. In an unsaved als ich unerrettet war noch. Than some of our kids who claim to be Christians here. Do now. Als einige unserer Teenager, die hier behaupten, Christen zu sein, who make a profession for Christ, und die ein Bekenntnis ablegen für Christus, we will not be disappointed. Wir werden nicht enttäuscht sein. Chapter 10. Kapitel 10. Brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. For I testify about them that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. For not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, they did not subject themselves to the righteousness of God. Haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. But the righteousness based on faith, die Gerechtigkeit aus Glauben aber, speaks as follows. Sagt so: Do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. But what does it say? Sondern was sagt sie? It says in Deuteronomy 30, verse 14. Im 5. Buch Mose 30, Vers 14 heißt es: The word is near you. Das Wort ist dir nahe. In your mouth and in your heart. In deinem Mund und in deinem Herzen. That is the word of faith which we are preaching. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. The Gentiles were not even pursuing a righteousness. Die Heiden, die haben gar nicht nach Gerechtigkeit gestrebt. They didn't even have any knowledge of the righteousness of God. Sie hatten auch überhaupt keine Erkenntnis für die Gerechtigkeit Gottes. And yet they were given righteousness. Aber dennoch, es wurde ihnen Gerechtigkeit gegeben. As a gift. Als Geschenk. Why? Warum? Because they responded to the word of God. Weil sie auf das Wort Gottes reagierten. They heard the word. Sie hörten das Wort. And they believed. Und sie glaubten. They heard it and it went into their heart. Sie hörten es und es ging ihnen ins Herz hinein. And it was on their mouth. Und sie sprachen es aus. And this is faith righteousness. Und das ist Glaubensgerechtigkeit. Righteousness means Gerechtigkeit bedeutet, I'm doing what God considers to be right. Ich mache das, was Gott als für recht erachtet. The law righteousness says, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz sagt Folgendes: If you offend the law on one point, wenn du das Gesetz nur in einem Punkt übertrittst, you've offended the whole law. Hast du das ganze Gesetz übertreten. If you have one cell of AIDS in your body, wenn du nur eine Zelle mit AIDS Viren befallen hast, you have AIDS. Dann hast du AIDS. Well, I only have a little bit. Nun, ich habe nur ein wenig davon. You have AIDS. Du hast AIDS. You're an AIDS victim. Du bist einer der AIDS-Opfer. But there's only a few cells. I mean, I only pricked myself with the needle accidentally. Ja, aber da sind nur ein paar Zellen befallen. Ich habe mich nur mit der Nadel ganz zufällig angesteckt. It was only in the tip of my finger. Es war nur da in meinem Finger. No, you are now an AIDS victim. Nein, du bist nun einer derjenigen, die AIDS right? haben. If you fail the law at one point, wenn du das Gesetz in einem Punkt übertreten you hast, have failed the whole law. Hast du das ganze Gesetz übertreten. One point. Ein Punkt. You ever thought a bad thought? Wenn du jemals einen schlechten Gedanken gedacht hast, wenn du jemals gelogen hast, one point, ein Punkt, you have failed the whole law. Dann hast du das ganze Gesetz übertreten. So, God had to think of another plan. Also musste Gott sich einen anderen Plan ausdenken. Knowing the weakness of the flesh, er kannte die Schwachheit des Fleisches. The spirit is willing, but the flesh is weak. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. In Matthew 26:41, in Matthäus 26:21, in Romans 8:3. In Römer 8, 3, what the law could not do, was das Fleisch nicht zu tun vermag, God did. Machte Gott. And God reduced it all down to one single act. Und Gott hat das reduziert auf eine einzige Handlung. Look, I will send my son. Schau mal, ich werde meinen Sohn schicken. In Hebrews chapter 10, if you turn there. Hebräer 10, wenn ihr dorthin blättert. I will send my son. Ich werde meinen Sohn schicken. Hebrews chapter 10 verse 1, for the law, denn das Gesetz, since it has a shadow of things, good things to come, denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, the law was only a shadow, hat, also das Gesetz war nur ein Schatten, all these sacrifices were only a shadow, diese ganzen Opfergaben, das war nur ein Schatten, they were a shadow of things to come, das war ein Vorschatten für das, was kommen sollte. All these sacrifices were pointing to Christ. Alle diese Opfer, sie wiesen auf Christus hin. The one sacrifice that would be pleasing to God. Das eine Opfer, das Gott wohlgefallen würde. Look at verse 4. Schaut euch den Vers 4 an. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden impossible. Wegnehmen. Impossible. Unmöglich. Therefore, when he comes into the world, he says, darum spricht er, als er in die Welt kommt. This is Jesus Christ leaving eternity. Und da ist nun Jesus Christus, der die Ewigkeit verlässt. Just before he descends and is incarnated as a man. Kurz bevor er da auf die Erde kommt und als Mensch im Menschenfleisch wird. He looks at the Father and he says these words. Er blickt da zum Vater und sagt folgende Worte. Sacrifice and offering you have not desired. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. But a body you have prepared for me. Einen Leib aber hast du mir bereitet. This is the incarnation. Das ist die Fleischwerdung. It is time. Es ist Zeit. Galatians 4:4. Galater 4:4. It is the time in history now. Nun ist die in der Geschichte festgesetzte Zeit. And the Father says, it's time, son. Und der Vater sagt, es ist Zeit, Sohn. Mary has been already told. Der Maria wurde es bereits verkündet. Elizabeth is already pregnant. Die Elisabeth ist schon schwanger. And now the Holy Spirit is going to descend down. Und nun wird der Heilige Geist hinabgehen. And through a miracle of miracles, durch ein Wunder, das über alle Wunder steht, God the Son wird der Gottessohn is going to take on flesh and blood. Fleisch annehmen und Blut. In Luke chapter 1, in Lukas 1, the angel said to Mary, da sagt der Engel zu Maria, and the Holy Spirit will descend upon you, der Heilige Geist wird über dich kommen, and your offspring und deine Frucht will be called the Son of God. Wird Sohn Gottes genannt werden. It will be a holy offspring. Es wird eine heilige Leibesfrucht sein. And this is the Lord looking back at the Father. Und da ist nun der Herr, der zurückblickt zum Vater. And said, sacrifices you did not want. Und er sagt, Schlachtopfer hast du nicht gewollt. But a body aber you have prepared for me. Aber einen Leib hast du vorbereitet. A physical body. Einen physischen Leib. You have prepared for me. Den hast du mir vorbereitet. He descends down und er steigt hinab zur Erde. Through a miracle, durch ein Wunder, he is impregnated into Mary, wird er in die Maria hineinversetzt und dort some wonder of God, durch ein Wunder, and this little child, und dieses kleine Kind, is now the God man, ist nun der Gottessohn, he is der Gottes the God man, der Gottesmensch. Jesus would say to the Pharisees, Jesus sagte zu den Pharisäern, in Matthew chapter 22. In Matthäus 22. Answer me this question. Beantwortet mir eine Frage. The son of David. Sohn David. Yeah, the Messiah. Der Messias. Whose son is he? Wessen Sohn ist er? The son of David. Der Sohn Davids. Yeah. Yeah. That's right. He's the son of David. Ja, er ist der Sohn Davids. Okay, answer me this question. Nun beantwortet mir folgende Frage. Why does David? Warum hat der David? Call Messiah. Ihn Messias genannt. Lord. Und zwar, warum hat er den Messias Herrn genannt? Psalm 110, verse 1. In Psalm 110, Vers 1. If Messiah, wenn der Messias, is the son of David, der Sohn Davids ist, then why did David call him Lord? Warum oder wie nennt ihn dann David Herr? And it says, no man dared ask him another question. Und dann heißt es, niemand mehr wagte sich eine Frage zu stellen. Because the answer was, weil die Antwort lautete, because Messiah is the God-Man. Weil der Messias der Gottesmensch ist. That was the answer. Das war die Antwort. And nobody knew it. Und niemand wusste es. Because Messiah, weil der Messias is the Son of God. Who always was, weil der Messias der Gottessohn ist und auch immer gewesen ist. John 1:1, he was God and he was with God. Johannes 1:1, er war Gott und er war mit Gott. And he becomes flesh. Und er wird Fleisch. And the Father prepared a body for him. Und der Vater hat ihm einen Leib vorbereitet. Verse 6. Vers 6. In whole burnt offerings and sacrifice for sin you have taken no pleasure. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Then I said, behold, I have come. Da sprach ich, siehe, ich komme. In the scroll of the book. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. It is written of me. Da ist von mir geschrieben. To do your will, O God. Um deinen Willen, O Gott, zu tun. This is Messiah. Das ist der Messias. Verse 10. Vers 10. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. This is the gospel. Das ist das Evangelium. And this was God's plan. Und das war der Plan Gottes. What I will do is I will send my son. Was ich also tun werde, ist Folgendes: Ich werde meinen Sohn schicken. And he will live a righteous life. Er wird ein gerechtes Leben leben. He will live in a body that I've prepared. Er wird in einem Leib leben, den ich vorbereitet habe. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit will be accredited to anyone, wird jedem zugerechnet werden, who believes. Der glaubt. I will reduce this whole thing. Ich werde das Ganze da reduzieren. To one act. Auf eine einzige Handlung. I will give my righteousness away. Ich werde meine Gerechtigkeit jedem verleihen. To anyone. Und zwar jedem, who believes my word. Der an mein Wort glaubt. It will be a gift. Es wird eine Gabe sein. The Jews missed it. Aber die Juden haben das verfehlt. They had the word. Sie hatten das Wort. But they didn't understand the word. Aber sie verstanden das Wort. Because nicht. The heart was not right. Weil das Herz nicht richtig It's war. Like so many Christians today. Und das ist so auch bei vielen Christen they heute. See the New Testament as an extension of the Old Testament. Sie sehen das Neue Testament nur als Erweiterung des Alten Testaments. Their hope in eternal life is this. Und ihre ganze Hoffnung für ewiges Leben besteht aus Folgendem. My granddaddy went to church his whole life. Mein Großvater, der ist das sein ganzes Leben in die Kirche gegangen. And my daddy and mommy did. Und meine Mutter und mein Vater and auch. I've been going to church every Sunday. Und ich bin auch jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Die letzten 55,5 Jahre. And God is impressed. Und Gott ist beeindruckt. And God is impressed. Und Gott ist beeindruckt. God is not impressed. Gott ist nicht beeindruckt. Trying to establish a form of righteousness. Dieser Versuch, eine Gerechtigkeit aufzubauen. What will I tell God when I stand before him? Was werde ich Gott sagen, wenn ich vor ihm stehen werde? Why should I enter into his kingdom? Warum sollte ich hineingehen können in sein Königreich? Well, I tried my best. Nun, ich habe das Beste versucht. I really, really did. Ich habe das wirklich getan. You think that'll work? Glaubst du, dass das funktioniert? No. This is what Israel tried. Das hat Israel probiert. When they heard the law, als sie das Gesetz hörten, thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht Ehebruch begehen. I can do that. Ah, das schaffe ich schon. I mean, I think I can do that. Ah ja, ich glaube schon, dass ich das I'm schaffe. Sure I can do that. Ja, sicherlich, ich schaffe das. Oh yeah. Ah ja. I mean, I don't commit adultery. Na, ich begehe keinen Ehebruch. What about in your mind? Aber was ist mit deinen Gedanken? No, I mean, I don't commit adultery. I don't steal. Nein, ich begehe keinen Ehebruch. I mean, ich stehle nicht. Not like intentionally. Ich meine nicht absichtlich. I think I'm making it. I don't. Ich glaube, ich schaffe das. Commit adultery, don't steal. I haven't killed anybody. Ich habe nicht gestohlen. Ich habe niemand getötet. Then the Lord would come. Aber dann wird der Herr kommen. And he would preach the Sermon on the Mount. Und er predigt nun die Botschaft am and Berg. And he would blow them out of the water. Und das würde sie da einfach hinwegschwimmen. And he would say. Und er würde dann sagen. It is written. Es steht geschrieben. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Have you ever called somebody a fool? Hast du irgendwann einmal jemand einen Narren genannt? Maybe. Vielleicht. Well, you've murdered. Nun, du hast bereits getötet. Ermordet. Have you ever looked at a woman? Hast du jemals eine Frau angeblickt? Thou shalt not commit adultery. Du sollst keinen Ehebruch begehen. I've not committed adultery. Ich habe keinen Ehebruch begangen. Have you ever looked at a woman with desire? Hast du jemals eine Frau mit einem Verlangen angeblickt? That was not your wife. Und zwar eine Frau, die nicht deine Frau war. Then you've committed adultery. Dann hast du Ehebruch begangen. In your heart. In deinem Herzen. Wow. Yeah. Like wow. Like did you hear the law? Ich meine, hast du das Gesetz vernommen? Paul would say to the Galatians, you who want to be under the law, do you even understand the law? Der Paulus sagte zu den Galatern, ihr, die unter dem Gesetz sein wollt, versteht ihr überhaupt, was das Gesetz bedeutet? The law will kill you. Das Gesetz wird euch töten. Show me a church that has no life. Zeig mir eine Gemeinde, die kein Leben hat. And I'll show you a church that is under the law and they don't know it. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die unter dem Gesetz steht und sie wissen es gar nicht. But the righteousness of faith is like this. Aber die Glaubensgerechtigkeit, das geht folgendermaßen. It doesn't look with its eyes. Das sieht man nicht der Sicht nach. It doesn't go outside and look at the stars and also da schaust du nicht nach den Sternen aus. Where is God? Und schaust, wo ist Gott? Where is God? Wo ist Gott? Oh God. Oh Gott. Come down. Komm doch herab. I need to sense your presence. Ich muss deine Gegenwart spüren. Oh God. Oh Gott. Come up. Komm doch herauf. Where are you, God? Wo bist du, Gott? It doesn't speak like that. So heißt es nicht. It's right here. Genau da drinnen. Right in da, the mouth. Im Mund. There's a mystical, spiritual phenomena. Da gibt es ein Mysterium, ein geistliches Phänomen. We speak forth the word. Wir sprechen das Wort aus. When I get up in the morning, wenn ich in der Früh aufstehe, I don't jump on the balcony and say, Lord, good morning. Da springe ich nicht hinaus am Balkon und sage, Guten Morgen, Herr. Hallo. Hallo. Jesus. Jesus, can you see me? Kannst du mich sehen? Hallo! Hallo! Oh, I don't see him anywhere. Ich sehe ihn nirgendwo. Maybe if we both try. Vielleicht, wenn wir es gemeinsam Hallo, versuchen. Hallo! It's like some of us. Aber so sind manche von uns. We look at creation and we're like, we're lost. Wir blicken die Schöpfung an und wir sind da ganz verloren darin. It's so big. Das ist so riesig. Where could God be? Wo könnte Gott sein? Right there. Genau dort. You want to experience God? Möchtest du Erfahrungen mit Gott machen? Try this. Versuch Folgendes. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I'll never lack a thing. Mir wird nichts mangeln. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. We are the temple of God. Wir sind der Tempel des Gottes. As we speak forth. Und wenn wir Dinge aussprechen. This is what God wants. Und genau das möchte Gott. We are righteous. Wir sind gerecht. By faith. Durch den Glauben. We didn't even understand what righteousness was. Wir haben nicht einmal verstanden, was die Gerechtigkeit bedeutet. Someone came along and said, God said. Und da ist jemand vorbeigekommen und hat gesagt, Gott hat Folgendes gesagt. I remember the first thing I heard from the Bible. Ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich was von der Bibel hörte. I was 18 years old. Ich war da 18 damals. Jesus is coming back. Jesus wird zurückkommen. Yes? Wirklich? I never heard that. Ich habe das noch nie gehört. Jesus is coming back. Jesus wird zurückkommen. To judge the world. Um die Welt zu richten. As in the days of Noah. So wie es zu den Tagen Noahs war. So shall it be. So wird es auch wieder sein. Wow! It went into my heart and out the other side. Es ist da hinein in mein Herz und hinten wieder raus. It was like a needle on a button, you know? Es wie eine Nadel da und dann. You know, when you put him, also wenn du da nähst, like he was going in and through and rein raus, rein raus. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. I wasn't even born again yet. Ich war noch nicht einmal wiedergeboren. I was going to all these parties. Ich ging da zu all diesen Partys. Jesus is coming back. Jesus wird zurückkommen. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. Do you know that Jesus is coming back? Weißt du, dass Jesus zurückkommt? How come no one ever told me? Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? He's coming to judge the world. Er kommt, um die Welt zu richten. As in the days of Noah. So wie es zu den Tagen Noahs war. God was looking down. He said, "That boy's got it right there." Gott hat runtergeschaut und hat sich gedacht, den hast du jetzt erwischt. The kid's got it. He's got it. It's in his mouth. Der hat das jetzt wirklich begriffen und der hat Let's es auf seinen Lippen. Let's just ordain a day now. Wir wollen einfach jetzt einen Tag where vorbestimmen. Someone will just pick him like a big tomato. Wo ihn einfach jemand da abpflücken wird, wie bei einer großen reifen There Tomate. I am walking in the university. Und da bin nun ich wandere da hinein in die Uni. And someone comes along and says, "Young man, what does that crucifix mean to you?" Und da kommt jemand auf mich zu und fragt mich, was bedeutet dieses Kreuz an deinem Hals, junger Mann? Everything. Na alles. I mean, everything. I didn't even know, you know. Also everything. Alles, aber ich wusste ja gar nicht was. Well, have you ever been born again? Nun, wurdest du jemals wiedergeboren? What does that mean? Was heißt denn das? It means you put your faith in Christ and God fills you with His Holy Spirit. Das bedeutet, du setzt deinen Glauben in Jesus Christus und dann erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist. Show me. Zeig mir das. Right there. Da steht's. Wow. Look at this verse, kid. Look at this verse, kid. Schau dir diesen Vers hier an, Junge. Yeah. Revelations 3:20. Offenbarung 3:20. He knocks on the door of your heart. Er klopft an die Tür unseres Herzens. Knocks on the door of any man. Hears his voice. Und er klopft an und jeder, der seine Stimme hört, he will come in und öffnet da, will er eintreten. Sup. Und er wird dann Abendmahl mit ihm haben. And I thought, und ich habe gedacht, my Lord. Oh, mein Herr. Okay. I think I can hear it. Okay, ich glaube, ich kann es hören. I mean, I can sense something here. Ich kann da irgendwas spüren. Can we do it? Können wir das jetzt machen? Like, can I open the door? Ich meine, kann ich jetzt diese Tür aufmachen? Let's pray. Okay, beten wir. And suddenly, und plötzlich, it was on my lips. Hatte ich diese Worte auf meinen Lippen. And suddenly, I was declared righteous. Und plötzlich wurde ich für gerecht erklärt. And I didn't even pursue it. Und ich habe das nicht einmal vorweggenommen oder dem nachgegangen. Where is the righteousness of God? Ich habe da nicht einmal jemanden gefragt, wo ist denn nun die Gerechtigkeit Gottes? Excuse me. Entschuldigung. Do you know how I can attain to the righteousness of God? Wissen Sie vielleicht, wie ich zur Gerechtigkeit Gottes kommen kann? Go down to the synagogue. Nun, geh da hinunter zur Synagoge. Go to the church. Geh zur Gemeinde. Go there, go there. Geh dahin oder dorthin. We were not pursuing it. Wir sind dem nicht einmal nachgegangen. But suddenly the word came. Aber plötzlich kam das Wort. And it entered our heart like a seed. Und es ist wie ein Samen in unser Herz hineingekommen. In Matthew 13 and it fell on good soil. In Matthäus 13 und es fiel auf gute Erde. And suddenly. Und plötzlich. It began to grow. Fing das zu wachsen an. I want to read something, an email I got. Ich möchte euch eine E-Mail vorlesen, die ich bekommen habe. How many people know who Wim Wenders is? Wim Wenders. Wie viele von euch kennen einen Menschen namens Wim Wenders? Wim Wenders. He's a very famous film producer in Europe. Er ist ein sehr bekannter Filmproduzent hier in Europa. And he's a Christian. Und er ist Christ. And this is from his wife. Und dieser Brief stammt von seiner Frau. Dear Pastor Rob. Lieber Pastor Rob. I just will always have a deep, deep gratitude toward you and Mary. Ich werde immer eine große Dankbarkeit gegenüber dir und Mary spüren, weil ich durch euch die wunderbarste Reise begonnen habe. Jesus is just calling me continuously strongly. Jesus ruft mich ständig immer stärker. And I am rejoicing in the opportunities to follow that call. Und ich erfreue mich an den Gelegenheiten, diesem Ruf da nachzugehen. I just think of you and want to tell you. Und ich denke einfach an euch und möchte euch sagen. I am grateful for the time you invested. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ihr investiert habt. Wim und ich have a very special, specially blessed marriage. Haben eine ganz besonders gesegnete Ehe. Wim is such a witness by being who he is. Wim ist solch ein Zeuge, indem er das ist, was er ist. I wanted to let you know. Ich möchte dir einfach nur sagen, that the seeds you are spreading out, dass diese Samen, die du ausstreust, and the ground that you help to prepare for the growth, has become a plant. Und dass dieser Boden, den du begonnen hast vorzubereiten, einfach ein, dass das eine Pflanze geworden ist. Yeah. So I wrote her, she wrote back again. So ich habe ihr dann wieder geschrieben, sie hat wieder zurückgeschrieben. Dear Pastor Rob, thank you. I went to your website. I will now frequently. Sie schreibt zurück, lieber Pastor Rob, danke, ich bin zu deiner Website gegangen und ich werde nun ständig I love it. Das tun. Ich liebe das. What a privilege. Was für ein Privileg. Big hug from a sister sheep. Eine große Umarmung von einem Schwesterschaf. By the way, I think people are hungry everywhere like crazy now. Übrigens, ich glaube, die Menschen haben Hunger wie ganz verrückt eben überall. People realize more and more that anything else but to live with God is a dead end street. Und den Menschen wird klar, mehr als alles andere, dass jedes Leben ohne Gott wie eine Sackgasse ist. Here in Hollywood. Hier in Hollywood. And wherever we go. Und wo immer wir auch hinkommen. Great. Groß. Because the result of a Christless life becomes more and more obvious to people. Weil das Ergebnis eines Lebens ohne Christus wird den Menschen immer wieder bewusst und noch mehr bewusst. The suffering and emptiness in souls is so big. Das Leid und diese Leere in den Seelen ist so groß. Seeds. Samen. I don't know how to communicate it. Ich weiß nicht, wie ich das mitteilen soll. I think so many of us. Ich glaube, so viele von uns. Our lives are just not what they could be. Wir leben ein Leben einfach so, wie es nicht, wir kommen dem nicht gerecht, wir werden dem nicht gerecht, was wir sein könnten. Fragt einmal meine Frau. How often do I flip my cards? Wie oft nehme ich meine Karten da raus? I don't think there's a day in the week. Ich glaube nicht, dass es einen Tag in der Woche gibt, I am not meditating on the word. Wo ich nicht über einen Gedanken im Wort nachsinne. And it's not 'cause I'm a preacher. Und nicht, weil ich ein Prediger bin. If I was in America tomorrow, wenn ich morgen wieder in Amerika bin, building houses, und dort Häuser baue, these cards would be with me. Dann wären diese Karten bei mir. If I never preached another time in the pulpit, und wenn ich nicht auch ein einziges Mal nur in der Kanzel predigen these würde, these cards would be with me. Diese Karten wären dennoch bei mir. This is our righteousness. Das ist unsere Gerechtigkeit. I know I'm right with God when his words are on my lips. Ich weiß, dass ich vor Gott gerecht bin, wenn seine Worte auf meinen Lippen sind. I know I'm filled with the Spirit when his words are on my lips. Ich weiß, dass ich mit dem Geist gefüllt bin, wenn seine Worte auf meinen Lippen sind. It bears fruit. Das bringt Frucht. This is faith righteousness. Das ist Glaubensgerechtigkeit. Don't look to heaven and say, "Where are you, God?" Schaut nicht aus da zum Himmel und sagt, wo bist du denn, Gott? Don't look into the abyss and say, "Are you down there?" Schaut nicht da hinunter in den Abgrund und fragt, bist du da unten? What is faith righteousness? Was ist Glaubensgerechtigkeit? It's right under our nose. Unter unserer Nase It's befindet right sich die. There. Da drinnen. Where? Wo? Where? Wo? Look in the mirror. Schau dich in den Spiegel. Where? Wo? Right there. Da drinnen. Speak. Sprich, sprich. Speak the word. Sprich das Wort. Like what? Was, wie? Like the simplest thing you can think of. Einfach so wie das Einfachste, an das du nur denken kannst. The Lord is. Der Herr ist. He is. Es gibt ihn, er ist. The Lord is. Der Herr ist. Wow. He is. Der Herr existiert. God is. Gott existiert. Awesome. Erstaunlich. Do you know what happens? Wisst ihr, was dann there's geschieht? No confession, wenn da keine Bekenntnis, because kein there's Bekenntnis no preparation, ist, weil es keine Vorbereitung and gibt. Then we drift back into a religious form of righteousness. Und dann wenden wir uns da wieder oder wir gleiten ab in eine religiöse Form von Gerechtigkeit. This is what happened in Hebrews 10. Das ist genau das, was in Hebräer 10 beschrieben this wird. Is why the writer was so upset with them. Deshalb hat sich der Schreibende hier so geärgert. Do you know what they started doing? Wisst ihr, was die wieder begonnen haben they zu tun? Going back to the temple. Sie sind wieder zurück in den Tempel gegangen. Christen. And they started offering lambs and goats and bulls. Sie haben wieder begonnen, ihre Ziegen und ihre Lämmer und ihre Stiere zu opfern. And the writer said, "What are you doing?" Aber der Schreibende hier sagt, was Christ macht ihr denn? Died once and for all. Christus ist ein für alle Mal gestorben. Do you know why they did that? Und wisst ihr, warum sie das taten? No confession. Sie hatten kein Bekenntnis. No confession and suddenly emptiness. Kein Bekenntnis und plötzlich Leere. A vacuum. Wie ein Vakuum. A vacuum. Wie ein Vakuum. I gotta do something for my conscience is bothering me. Ich muss was tun für mein Gewissen. Mein Gewissen, das stört mich. Go to the temple and sacrifice a goat, you'll feel better. Ah, dann geh zum Tempel und opfere eine Ziege, dann fühlst du dich besser. Ja, genau. I can breathe a little bit. I feel better. Ich fühle mich besser. Maybe I'll do that every week from now on. Ich werde das jetzt jede Woche tun von nun an. And the writer would say, "What are you doing?" Aber der Verfasser sagt, was macht ihr denn? We live by a faith righteousness. Wir leben aus einer Glaubensgerechtigkeit heraus. It came because we heard the word. Und die geschah, weil wir das Wort vernahmen. And we responded. Und wir haben darauf reagiert. And God looked down and said, und Gott hat hinuntergeblickt und hat gesagt, righteousness, right there, write his name Gerechtigkeit down. Dort. Right schreib there, den Namen guy, right there. Yeah. Ja. Write his name down. Schreib seinen Namen in the Lamb's book. Schreib ihn that in das Buch des Lammes. Faith, righteousness. Das heißt Glaubensgerechtigkeit. Because he's living by my word. Weil er lebt von meinem he's Wort. Confessing my word. Er bekennt mein Wort. Do you know what? I guarantee it. Wisst ihr was? Ich garantiere I can't euch. I can't enforce this, but ich kann das jetzt nicht. This will never happen. But this is. I'm just going to say it anyway. Aber Folgendes möchte ich sagen. You pick. Nehmt. Two verses a day. Zwei Verse für einen that Tag. That come to mind any time of the day. Die euch irgendwie da in den Sinn kommen am this, Tag. This is what I do. Folgendes mache ich. Any verse that comes in my brain any time of the day that I don't know where it is, I find it. Und zwar jeder Vers, der mir in den Sinn kommt untertags und auch wenn ich nicht weiß, wo er ist, ich finde ihn dann. And I write it down. Und ich schreibe ihn nieder. And I meditate on it. Und dann denke ich darüber nach. I wonder what would happen in our church. Ich frage mich, was in unserer Gemeinde geschähe, wenn 200 Menschen were flipping cards through the day, während des Tages solche Karten immer herausziehen würden. On their way to the bakery. Zum Beispiel am Weg zur Bäckerei, on the tram, in der Straßenbahn, flipping a card. Eine Karte, Präsium. The Lord shall make you the head and not the tail. Der Herr wird dich zum Haupt machen, nicht zum Schwanz. Deuteronomy 28:13. 5. Mose 28, 13. Opens a door no one will shut. Er öffnet eine Tür, niemand kann sie schließen. Revelation 3:7. Offenbarung 3:7. You have need of endurance. Du brauchst Ausdauer. Wow, so that when you've done the will of God, you may receive the reward. So dass wenn du den Willen Gottes getan hast, dann Belohnungen erlangst. a thousand may fall at your side and 10,000 to your right hand. Tausende und Zehntausende können zu deiner Rechten fallen. But it shall not approach you. Aber dich soll es nicht treffen. Psalm 91:7. Man, you know what that does? Wisst ihr, was das I feel like wings pop out of my body and I just start, Flügel plötzlich wachsen würden aus and I'm dem like Leib. A kite. Und ich fange da zum Fliegen an wie ein and Drachen. I'm just sailing in the heavens and ich säge da im Himmel oben. And I'm just filled with God. Ich werde einfach mit Gottes and I can't wait to get home. Und ich kann es kaum erwarten, nach Hause because zu gelangen. I thought of another verse and I don't know where it is. Weil ich habe an einen anderen Vers jetzt gedacht where und weiß aber nicht, wo er ist. Verse? Wo ist dieser Vers? Ich muss den finden. Ich muss darüber nachsinnen. And suddenly, und plötzlich we are so filled with God, sind wir so erfüllt von Gott. It's unbelievable. Es ist unglaublich. And we're free from the law. Und wir sind frei vom Gesetz. And we're living in a faith righteousness. Wir leben in einer Glaubensgerechtigkeit. Well, anyway, we have the Lord's Supper tonight. Nun, wir werden jetzt das Abendmahl halten. And maybe we should start because it's getting late. Und vielleicht sollten wir anfangen, weil es wird schon spät. So, please turn with me. So bitte blättert mit mir. One more place, 1 Corinthians 11, and we'll just read a verse. 1. Korinther 11, und dort wollen wir noch einen Vers lesen. In light of the Lord's Supper. Im Lichte des Abendmahls. Here it is. Okay. Verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach. This is my body. Dies ist mein Leib. Which is for you. Der für euch ist. Do this in remembrance of me. Dies tut zu meinem Gedächtnis. In the same way he took the cup after supper, saying. Ebenso auch nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach. This cup is the new covenant in my blood. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Does this have anything to do with the law? Hat das irgendwas mit dem Gesetz zu tun? It has to do with him. Es hat mit ihm zu tun. Do this in remembrance. Tut das zu meinem Gedächtnis. Of good works. Tut das als Gedächtnis an die guten Werke. Do this in remembrance of the law of Moses. Tut das zum Gedächtnis des Gesetzes nach Mose. No. Nein. Do this. Nein, tut dies. And think about me. Und denkt an mich. Because I'm alive. Weil ich lebe. When you do this, wenn ihr das tut, you think about me. Dann denkt an mich. Because I'm coming back. Weil ich werde zurückkommen. Look at this. Verse 26 will close. Mit dem Vers 26 wollen wir abschließen. As often as you eat this bread and drink the cup. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, you proclaim the Lord's death until he comes. Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Oh, I love that. Ah, das mag ich. Don't you love that? Mögt ihr das until nicht? He comes. Bis er kommt. Comes. I'm speaking it forth. Ich spreche das aus. And the Holy Spirit is filling me. Und der Heilige Geist füllt mich da. And rivers of water are coming out of my heart, like Jesus said. Und da kommen diese lebendigen Wasserströme aus meinem Herzen, so wie Jesus gesagt hat. Life. So ist das Christenleben. So with these thoughts, so mit diesen Gedanken, let's pray. Wollen wir beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. For who you are. Für das, wer du bist. We don't have to look to the sky. Wir müssen nicht im Himmel ausschauen. We don't have to look to the ground. Wir müssen nicht zum Boden hinabblicken. We just need to speak forth what you've said. Wir müssen einfach das aussprechen, was du gesagt hast. And thank you that the earth is your footstool. Und danke, dass du die Erde zu deinem Fußschemel gemacht we thank hast. You tonight. Danke dafür. Thank you for your greatness. Danke für deine Größe. We pray that you'd bless this supper tonight. Und wir beten, dass du dieses Abendmahl segnest. With the most wonderful sense of your presence. Mit dem großartigsten Gefühl deiner Gegenwart. As we speak forth your word. Wenn wir dein Wort aussprechen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.